15. Reichtum, von dem nichts blieb. Der Altenberg im Siegerland. Verschwunden 1297. Steht man auf dem Turm, der auf dem Altenberg thront, direkt an der Straße, die Müsen mit Burg Holdinghausen verbindet, blickt man auf eine stille, weich geformte Landschaft, mit Gras überwachsen, in gleichmäßigen Abständen Vertiefungen, um sie herum kleine Wälle. Dahinter liegt der Wald, der einst Nadelwald war, aber vom Borkenkäfer heimgesucht worden ist. Große Areale sind abgeholzt worden. So ähnlich muss es hier auch im Mittelalter ausgesehen haben, als die Landschaft zu dem wurde, was sie heute ist. Eine sehr frühe Bergbaufolgelandschaft. Denn die Vertiefungen in der Landschaft sind die Überreste alter Schächte. Im 13. Jahrhundert existierte hier eine Bergbausiedlung. In den Jahrhunderten zuvor hatte sich die Münzwirtschaft entwickelt und dazu benötigte man Erze. Diese lagen unter dem Altenberg. Spätestens ab 1212 haben Menschen tiefe Schächte in den Altenberg gegraben. Die Erde und das Gestein, das sie herausgeschaufelt und geschürft haben, wurde um die Schächte aufgeschüttet. Alle 15 Meter gab es einen Schacht. Rund 30 verteilen sich auf dem Altenberg. Als die Schächte einstürzten, entstanden die trichterförmigen Vertiefungen, die man heute noch sieht. An der Stelle, an der heute der Aussichtsturm steht, stand auch früher ein turmartiges, mehrstöckiges Haus. Es war mit einem Wassergraben geschützt. Von hier aus ließ der Herzog von Nassau oder der Bischof von Köln, beide teilen sich in dieser Zeit die Macht über das Siegerland, das Bergbauprivileg vergeben und die Siedlung überwachen. Hier mussten die Bergleute ihre Abgaben zahlen. Um den Turm herum lag zwischen den Schächten eine Siedlung aus großen Häusern, viele aus Stein und mehrstöckig, einige aus Fachwerk. Die kleinen Hütten, deren Grundrisse heute noch sichtbar sind, waren der hintere, teils unterkellerte Teil der Gebäude. Die Menschen, die hier lebten, waren reich. Allein 3 Kachelöfen kann man sicher nachweisen. Kachelöfen sind so etwas wie die Luxus-SUVs des Hochmittelalters. Auch die Wohnhäuser der Menschen waren viel größer als üblich. Sie sind allerdings im Laufe der Jahrhunderte abgetragen worden. Die Steine wurden woanders verbaut. Als die ersten Menschen Anfang des 13. Jahrhunderts auf den Altenberg kamen, war hier eine Einöde. Der Boden war landwirtschaftlich unbrauchbar. Dann entstanden sehr schnell die Siedlung und die Schächte. Man glaubt deshalb, dass es Bergleute waren, die aus der Ferne kamen und ihr Know-how und technische Innovationen mitbrachten. Sehr wahrscheinlich waren sie von einem Adeligen angeworben worden. Fachkräfte, die man nicht wie heute mit Gleitzeit, Homeoffice und mehr Urlaubstagen lockte, sondern mit geringen Abgaben, Religionsfreiheit oder dem Wegfall von Frondiensten. Und mit guter Entlohnung. Aber obwohl diese Siedlung für damalige Verhältnisse für Reichtum strotzte, gibt es keine schriftlichen Überlieferungen über sie. Wir kennen nicht einmal ihren Namen. Abgebaut wurden silberhaltige Bleierze. 2 Schächte hat man freigelegt. Ihr Querschnitt war fast quadratisch. 2,2 mal 2,3 Meter. Stabilisiert durch Eichenhölzer, die miteinander verzahnt und verklemmt waren und so einen Rahmen ergaben. Bis zu 90 Meter in die Tiefe reichten die Schächte. Und damit sie mit ausreichend frischer Luft versorgt wurden, hatte man Holzbohlen über den Öffnungen aufgestellt, die den Wind umleiteten. Die Bergleute verständigten sich mit Signalhörnern, wovon man eins in einem der Schächte fand. Das Holz für den ersten Schacht war im Winter 1212-13 geschlagen worden. 1223 hatten sie Teile des Rahmens repariert, bis in die 1230er wurde er genutzt. Der zweite freigelegte Schacht entstand ab 1235. Die Arbeit war hart. Mit einer Art Hammer trieben die Bergleute Spitzmeißel, Eisen oder Holzkeile in das Gestein. Mit einer Kratze, ähnlich einer Hacke, schob man das gelockerte Gestein zusammen. Über dem Schacht stand eine Haspel, so nennt man die Spulen, auf denen die Seile aufgewickelt waren, an denen man Behälter befestigte. Sie sehen aus wie überdimensionierte Kabeltrommeln aus Holz. In den Behältern, vermutlich hölzerne Eimer, förderte man Wasser, Geröll und Erz nach oben. Das Bleierz gaben die Bergleute an der Turmburg ab. Schmelzöfen hat man auf dem Altenberg nicht gefunden. Einzig eine Hütte mit einer Wasserrinne, in der man das Erz gewaschen haben könnte, und Probieröfen, in denen man es auf seinen Metallgehalt untersuchte. Das hiesige Erz wurde in den benachbarten Tälern verhüttet. Und schließlich gelangte das Edelmetall nach Siegen oder Attendorn, in die Münzprägestätten der Region. Im Museum des Sauerlandes in Attendorn sind Silberpfennige aus jener Zeit ausgestellt, mit der Signatur der Erzbischöfe von Köln. Ihnen gehörten beide Prägestätten. So still, abgeschieden und karg wie heute war es damals rund um den Altenberg wohl nicht. Die reiche Bergbausiedlung lag an einem Pass, der unterschiedliche Orte miteinander verband. Rund um die Schächte, Wohnhäuser und Hütten fand man weitere Werkstätten. Schusterei, Schmiede, Backstube. Der Backofen war besonders geräumig. Das spricht für eine große Einwohnerschaft. Eine Schmiede in einem Dorf ist auch ungewöhnlich. Normalerweise findet man sie nur in Städten. In der Schusterei fand man alte Lederreste, Schuhleisten aus Holz und Schuhsohlen. Im mittelalterlichen Bergbau wurde viel Leder benötigt. Nicht nur für Schuhe, auch für Schutzkleidung und für Beutel, um die gewonnenen Rohstoffe zu transportieren. Es gab eine gemeinsame Hütte zum Waschen und Trocknen der Kleidung, ausgestattet mit einem Kachelofen für die Gemeinschaft. In einem mit Schuttmaterial aufgefüllten Schacht hat man Teile eines mittelalterlichen Spiels gefunden. Drei Kugeln und ein Kegel, eine mittelalterliche Bowl-Version. Aus diesen Details entstand das Bild einer lebhaften Siedlung, mit harter Arbeit und gemeinschaftlichem Beisammensein. Das Leben war komfortabel, denn obwohl die Siedlung von der Größe her eher einem Dorf glich, war sie mit vielem ausgestattet, was man sonst nur aus den Städten gewohnt war. Auch das ist ein Zeichen für Reichtum. Es gibt eine Sage, die sich die Menschen im Siegerland lange erzählten. Sie handelt von einer Stadt auf dem Altenberg, dessen Bewohner in Saus und Braus lebten. Sie spielten mit silbernen Kegeln, backten Kuchen so groß wie Wagenräder, während im Tal die Menschen hungerten. Aber Gott strafte die hochmütigen Reichen mit einer Feuersbrunst. Und tatsächlich brannte die echte Siedlung der Bergleute 1297 ab. Zuvor schafften es noch einige Menschen, Münzen zu verstecken. 70 davon wurden sichergestellt, 42 wurden in Attendorn geprägt, 19 in Siegen, die übrigen in anderen Städten. Weil die Münzen niemand mehr geborgen hat, geht man davon aus, dass entweder niemand den Brand überlebte oder, das ist wahrscheinlicher, Kriege und Kämpfe sie daran hinderten, sich ihren Reichtum zu holen. Die restlichen Gebäude auf dem Altenberg verfielen. Man nutzte sie als Steinbruch. Eine Weile wusste man noch von dem verlassenen Ort, aber dann geriet er in Vergessenheit. Der Bergbau aber kam noch zweimal zurück an den Altenberg. Von 1571 bis 1585 betrieb man die St. Johannesgrube, offenbar wenig erfolgreich. Und am Anfang des 19. Jahrhunderts erreichte der neuzeitliche Bergbau die alte Siedlung. Keine 50 Meter entfernt entstand die Grube Altenberg. Ein Stollen erreichte 1858 seine maximale Länge von 870 Metern. 92 Meter tief ging es in den Berg hinab. 5 Jahre später beschloss man, von der Passhöhe aus einen Schacht in den Berg zu treiben. 1904 war er 247 Meter tief geworden. 10 Jahre später wurde der Bergbau am Altenberg endgültig eingestellt.